Todesfallen batter Gift, der oft die Unschuld tödlich trifft und will allein von Rache, Rache sagen. Gerechter Gott, wie weit ist doch der Mensch von dir entfernt?